Hallo und herzlich willkommen zum 42. Conancast, dieses Mal über den Band 71, der seit knapp einer Woche in Deutschland jetzt im Handel erhältlich ist. Und mit dabei ist heute auch Clemens. Seid gegrüßt. Dann Marcel. Hallo. Und mit dabei ist heute auch Kevin. Hallöchen. Ja, und da wollen wir gleich mal wieder einmal anfangen mit der Besprechung des Äußeren von diesem Band. Und da muss ich gleich einmal loswerden, dass ich das Cover wieder einmal sehr gelungen finde. Also man hat sich hier auch wieder beim japanischen Original bedient und dann halt den Conan genommen. Und auch die gleiche oder eine ähnliche Farbe für den Hintergrund beim Conan, von Detektiv Conan und bei der Schriftfarbe für das Unterlegen von Band 71 gewählt. Das ist im Japanischen auch hellgrün und wurde jetzt hier im Deutschen durch einen dunkelgrünen oder normalgrün, wenn man das so sagen kann, Ton dargestellt. Ja, der Hintergrund ist allerdings nicht ganz so gut wie im japanischen Original, wo eher die Zuschauertribüne im Vordergrund steht. Da ist ja im Deutschen vor allem der Tennisplatz ein Tennisplatz zu sehen, was ja auf den London-Fall, der in diesem Band abgehandelt wird, anspielen soll. Ja, Conan an sich ist ja auch ganz nett in weiß gekleidet, Tenniskleidung. Und das halte ich auch für ganz schön. Also Conan finde ich da sehr gut abgebildet. Weiß, warum? Weil es für die Matches in Wimbledon eben vorgeschrieben ist, dass sich die Spieler zu 90% weiß kleiden müssen. Ja, und passend zu dem ganzen Tennisfall, der dann im Manga hier passiert, ist dann auch auf der ersten Seite gleich beim Grußwort von Aoyama sozusagen das Todesbild auch mit Tennis verbunden, weil Aoyama da einen Tennisball voll auf die Brille bekommt, die dann zerbricht und Aoyama zu Boden stürzt. Genau, also wie wir hier schon bemerken, es dreht sich alles hier um diesen Fall. Ja, entsprechend ist natürlich auch im Schlüsselloch wieder ein Charakter aus diesem Fall zu sehen. Das ist nämlich Minerva Glass, die dann auch die Tennisspielerin in diesem Wimbledon-Duell ist, wo sie ja gegen eine Kontrahentin antritt und dann da zwischendrin noch die Tribüne weiter im Vordergrund steht, wie es ja auch beim japanischen Band auf dem Titelcover der Fall ist. Wie ich ja schon sagte, ist hier im deutschen Band jetzt eher der Tennisplatz im Vordergrund zu sehen, was ich nicht ganz so gelungen finde, weil eben auch beim Fall eher die Tribüne mehr im Vordergrund steht und nicht das eigentliche Spiel auf dem Rasen. Auch wenn das natürlich ebenfalls wichtig ist. Naja, also das Spielfeld würde ich sagen ist schon wichtig, allein wegen des Codes, der dann verwendet wird. Aber ja, natürlich ist das Publikum dann auch wichtig, weil sie sozusagen als Geiseln gehalten werden während des Spiels. Und da ist dann der Fokus im Japanischen auch angebracht. Mit dem Logo auf der Schirmmütze von Minerva Glass im Schlüsselloch oder bei Conan beim Schweißband oder an der Hose deutet Aoyama auf den Sportkleidungshersteller Adidas an. Und das Symbol ist ähnlich gehalten, aber das kennen wir auch von Aoyama, diese ähnlichen Symbole, nur halt innerhalb von Conan verändert. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Immer diese Flechwerbung. Naja, oder Adidas wollte nicht zahlen für Werbung, dann hat Aoyama eben ein eigenes Logo entworfen. Ja, das auf jeden Fall. Kann natürlich sein. Sozusagen mangelnder Sponsor. Wobei ich auch denke, dass er ziemlich Freude an so etwas hat. Na gut, also vielleicht gibt es ja auch Regelungen irgendwie seitens des Verlags oder so, die verbieten den Manga-Autoren, dass jetzt direkt Werbung eingebaut wird, sodass er es indirekt machen muss oder so. Also mir fällt da direkt ein, vielleicht kennen einige von euch Ranma in Halb. Dort gibt es auch eine Stelle, in der Ranma gerade ein Burger isst und da ist ein umgedrehtes McDonald's-Logo zu sehen. Ja, das gab es in Detektiv Conan auch schon einmal mit dem Fall, wo Subaru Oki auch drin auftauchte. Da gab es dann ja einen Laden, der hieß Welcome Burgers, also auch mit so einem W. Ja, habe ich gar nicht in Erinnerung. McDonald's ist so das typische Beispiel eigentlich für Animes. Oft wird dann einfach das M umgedreht. Das Lustigste, was ich jetzt persönlich gesehen habe, war, dass aus McDonald's den Made-Donald's gemacht wurde. Also so eine Art Made-Restaurant statt Made-Café. Ist auch sehr originell. Ja, ansonsten kann ich natürlich sagen, dass der Einleitungstext, der dann unter diesem Bild, was ja Marcel schon angesprochen hatte, wo Aoyama vom Tennisball getroffen wird, also dieser Text darunter, den finde ich wieder mal sehr interessant und auch erfährt man viel über Gosho Aoyama. Was natürlich noch auffällt, sind natürlich wieder die Credits, wo die Koordinatorin Nadine Steinkreisel, wie sie in den letzten Bänden hieß, oder ich glaube, es war nur ein Band, die würde jetzt wieder zurückbenannt in Nadine Kreisel. Ich weiß nicht, ob es sich da um einen Fehler seitens des Verlags handelt oder ob sie vielleicht sich wieder geschieden hat oder wie das aussieht. Also, das finde ich schon wieder sehr lustig, auch wenn ich mich ja hier wieder nicht über die Person lustig machen möchte. Ja, wahrscheinlich auch möglich ist es, dass der Zuname oder der Mädchenname dann im Gespräch mit Frau Kreisel dann nicht mehr erwünscht war, also abgedruckt werden sollte. Ja, aber ich kann verstehen, dass es lustig ankommt, wenn da Steinkreisel steht. Also die Namenszusammensetzung ist schon relativ zufällig und dadurch lustig, also. Ja, und der Buchdruck, den habe ich auch leider wieder vergeblich gesucht. Also, naja, ich glaube nicht, dass EMA da irgendwas einbaut in Zukunft, aber man weiß ja nie. Aber wie ist es jetzt mit der Frau Steinkreisel? Hieß sie früher Stein, dann Steinkreisel und jetzt Kreisel, oder? Nee, die hieß, glaube ich, die hieß Nadine Kreisel, hat dann wahrscheinlich einen Mann geheiratet, der irgendwie Herr Stein hieß oder so, kann ich mir das vorstellen. Dann wurde sie umbenannt oder hat den Namen angenommen und ihren alten behalten. Und dann hieß sie Nadine Steinkreisel, hat sich wahrscheinlich jetzt wieder geschieden und dann ihren ursprünglichen Namen wieder angenommen, also Nadine Kreisel. Ne, so könnte ich mir das Szenario vorstellen. Genau wissen tue ich das natürlich nicht. Eieiei, die arme Frau. Aber es könnte ja auch sein, dass sie am Anfang noch nicht sicher war, welchen Namen sie jetzt nehmen soll. Und dann ist sie doch noch beim Mädchennamen geblieben. Kann natürlich auch sein, wenn das so möglich ist. Ich kenne mich da nicht so wirklich aus. Ich zum Glück auch nicht. Ja, also im Willkommenstext vom Aoyama, der jetzt vorhin angesprochen wurde, da beschreibt eben Toshi Aoyama seine Situation mit der Digitalisierung beim Manga, mit dem Arbeiten. Ja, und es ist natürlich auch interessant, da etwas Näheres zu erfahren und kann man sich auch sicherlich informieren. Er erwähnt da auch einen gewissen geschätzten Kollegen Hata von der Serie Hayate no Gotoku. Ansonsten wurde der Manga wie immer, wie auch alle anderen Bände, von Joseph Chanel Matthias Wissnet übersetzt. Ja, was mir dann sonst noch aufgefallen ist, ist das alternative Cover, wo wir uns in den letzten Bänden auch schon drüber ausgelassen haben. Das wurde jetzt geändert in ein Bild, wo Colin und Shinichi Rücken an Rücken zueinander sitzen und aus zwei Pappbechern trinken, die man vielleicht auch von Welcome Burgers kennt. Ja, als ich das Bild gesehen habe, habe ich mir gedacht, juhu, endlich mal was Neues hier in Detective Conan im deutschen Manga-Band. Allerdings entspricht das nicht dem japanischen Original, wo ich ja, wie ich im letzten Podcast schon sagte, auch Conan und Shinichi zu sehen sind, wie sie mit einem Tennisball Fußball spielen. Das ist da leider nicht zu sehen, sondern eben diese beiden Conan und Shinichi, wie sie aus Pappbechern trinken. Das war auch schon mal in Band 66 der Fall. Und danach hat dann EMA das ja abgelöst durch ein anderes Bild und jetzt haben die es eben wieder verwendet. Ich dachte mir, ja, das ist ein neues wäre, aber es ist doch leider wieder ein altes Bild. Also ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, dass sie es wieder übernommen haben. Also ich war auch erstmal überrascht. Ich bin aufgeschlagen und dachte, hey, endlich ein neues Bild. Und dann kommst du mir daher und sagst, hahaha, das gab es schon. Ich war echt enttäuscht. Also mich hat das Bild auch irgendwie gleich an Band 66 erinnert, mit dem Fall mit Frau Kobayashi, mit diesen Pappbechern. Deswegen dachte ich auch schon gleich, es war ein neues Bild, aber wahrscheinlich doch wieder ein älteres, was jetzt EMA wohl aus Spaß erneuert, sage ich mal, hat. Also es ist doch aus Band 66 demnach. Genau, das ging ja da um den Kirschblütenfall mit Nami Kasakura und Kobayashi und Shiratori eben, die ja in diesem Band eigentlich auch wirklich keine Hauptrolle spielen. Also es tauchen eben Kobayashi und Shiratori auch im ersten Fall dieses Bandes auf, aber sonst nehmen sie eben auch keine Hauptrolle ein und selbst nicht, noch nicht mal in diesem einen Fall. Also insgesamt wirkt ja die Wahl der Alternativcover unorganisiert. Ja, das stimmt leider. Ich würde nicht sagen unorganisiert, ich würde eher sagen sehr bequem. Also anstatt was Neues zu nehmen, einfach wieder was Altes auszugraben, naja, Gemeinheit. Irgendwo. Vielleicht kostet das ja auch Geld, das japanische Cover zu übernehmen. Und dann haben sie sich gedacht, nehmen wir eben das, was wir schon mal gekauft haben. Und dann packen wir es einfach wieder rein. Merkt schon keiner. Naja, denken sie sich wohl. Also wenn das Geld kosten würde, dann verstehe ich langsam, warum das Detektivlexikon nicht immer da ist. Wieso? Ist doch eigentlich immer da. Manchmal wird es in späteren Bänden dann nachgedruckt und dann. Also war früher auf jeden Fall so, jetzt erscheint es ja immer in jedem Band auch mit gleich mit dabei. Ich erinnere mich an ein Band, da waren, glaube ich, irgendwie vier Detektivlexikons hintereinander, weil in den vorigen Bänden gar keine waren und dann war schon eins sozusagen aus dem nächsten Band sozusagen schon im Voraus. Das fand ich auch gut. Ja, genau. Also ich glaube, die achten einmal auf die Seitenzahl, wahrscheinlich bis 192 Seiten und eine Seite drüber kostet 5 € mehr oder was auch immer. Aber manchmal kommt es eben vor, dass auch die Lexikon-Seiten verschoben oder vorverrückt werden. Ja, wobei das jetzt natürlich in den neuesten Detective Conan Bänden immer so ist, dass Aoyama sich auch auf eine Standardseitenzahl von 16 Seiten pro Kapitel festgelegt hat. Und das war ja auch früher anders. Da gab es ja, ich glaube, 20 Seiten teilweise pro Kapitel. Im ersten Kapitel natürlich deutlich, deutlich mehr. Ich glaube, da waren es sogar 40 oder so. Aber seit, ich weiß gar nicht, Band 50 oder so hat sich das schon so eingespielt und seitdem gab es auch keine Abweichung mehr in diesem Rhythmus. Also nicht, dass ich wüsste. Und von daher kommt jetzt wahrscheinlich auch das Detektivlexikon seit Band 50 wahrscheinlich immer regelmäßig. Und davor war es eben ein bisschen so davon abhängig, wie du schon sagtest. Naja. Also was ich auch noch positiv anmerken könnte, war, oder wieso auch? Was ich nur anmerken könnte, ist auch die Schrift bei dem Punkt, was bisher geschah, was es ja immer wie gewöhnlich gibt. Oder die Schrift ist ja eigentlich praktisch die gleiche wie schon im letzten Band. Allerdings wurde der Text jetzt zentriert und das sieht doch deutlich besser aus als noch in den vorigen Bänden. Da findet man sich auf jeden Fall nicht auf so einer leeren Seite wieder, sondern hat da auch ein bisschen was fürs Auge auf der ganzen Seite. Wenngleich der Text der gleiche ist noch wie im letzten Band und die haben da auch nicht den fehlenden Punkt am Ende des Einleitungstextes ergänzt. Also da fehlt wieder ein Punkt ganz am Ende dieser Einleitung. Und der Inhalt mit den 11 Kapiteln ist auch richtig angegeben, also die Kapitelnamen und die Seitenzahlen stimmen alle soweit mit den wirklichen Seitenzahlen und so weiter überein. Hast du dann nachgezählt? Weil da stehen doch eigentlich gar keine Seitenzahlen meistens, oder? Doch, also im letzten Band war das einmal so, dass da eine Seitenzahl anders war. Es lag aber daran, dass halt bei dem Kaito Kid Fall eine Inhaltsseite vor dem Kapitel, vor dem Titel, vor der Titelseite gab. Und deswegen war es da anders. Also jetzt ist es wieder zum Standard zurückgekommen, wo ein Kapitel immer mit der wirklichen Titelseite als Seite 1 anfängt. Ach so, naja gut, also ich achte zugegebenerweise gar nicht so wirklich auf die Seitenzahlen, weil die halt nicht dabei stehen und ich nicht wirklich nachschlage. Ich sehe ja dann einfach, wenn ich durchblätter, wo jeweils der Fall beginnt. Ach so, ja, die Seitenzahlen sind natürlich unten auf den Seiten im eigentlich Manga nicht wirklich angegeben, aber Bis auf ein paar Ausnahmen. Seite 22 habe ich zum Beispiel gerade gesehen. Also mir geht es genauso. Ich habe die Seitenzahlen eigentlich nie gesehen, auch jetzt noch nicht. Und darum achte ich nicht drauf und ich blätter eben einfach, wenn ich irgendwo hin will. Das ist dann nach Gefühl. Ja, es gibt ja eigentlich auch diese kleinen Zahlen, die immer zwischen den Seiten auftauchen, zwischen den Panels. Das sind eben die Seitenzahlen in dem entsprechenden Kapitel. Also die gehen dann von 1 oder von 2 bis 16 und nummerieren halt die Seiten in dem entsprechenden Kapitel. Die findet man auch in manchen Manga-Bänden und in anderen, zum Beispiel wie in diesem Band, da wurden die dann entfernt von EMA. Also ja, das haben sie hier auch gemacht und da kann man nicht schauen, auf welcher Seite man in dem entsprechenden Kapitel gerade ist. Ich weiß nicht, ob man die jetzt Seitenzahlen jetzt unbedingt entfernen müsste, aber wenn sie halt nicht da sind, stört mich es nun auch nicht. Das sind wahrscheinlich noch die Originalzeilen sozusagen. Wenn die ganzen Kapitel auf Aoyamas Schreibtisch verstreut liegen, die ganzen einzelnen Seiten, dass er da nicht durcheinander kommt. Ja, diese kleinen Zahlen sind mir schon mal aufgefallen, aber ich habe mir gedacht, haha, witzig, egal, weiter. Also ich wusste auch nicht, was die bedeuten, weil ich keine Lust habe nachzuzählen und einfach weiterlesen. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Dankeschön. Ich denke mal, dann können wir auch nach der Besprechung des Äußeren mit dem Inhalt anfangen. Und da ging es ja los mit dem ersten Fall rund um Inspektor Chibas erste Liebe, der auch schon im Anime als Episode 624 umgesetzt wurde. Also in dem Fall kommt ja so Inspektor Shiratori bzw. Kommissar Shiratori mit Inspektor Chiba an die Tätern-Grundschule, wo sie so Flugblätter für Verbrechensprävention vorbeibringen, also für die Grundschulkinder sozusagen Hinweise, wie sie sich vor Verbrechen schützen können. Und Fräulein Kobayashi soll die den Kindern zeigen anhand eines Videos. Und Shiba ist eben mitgekommen, weil er an diese Schule früher gegangen ist. Und Inspektor Shiratori, hat die Blätter mehr oder weniger wahrscheinlich nur vorbeigebracht, weil er wieder mal Fräulein Kobayashi sehen wollte. Sie sind jetzt offiziell ein Paar mehr oder weniger im Manga. Ja, und dann begibt sich eben Chiba in den Videoraum und währenddessen weist Fräulein Kobayashi die Detective Boys an, dieses Verbrechenspräventionsvideo zu suchen im Videoraum ebenfalls, weil sie es nicht gefunden hat und sie so schlecht im Suchen ist. Und dann treffen eben die Detective Boys im Videoraum auf Inspektor Chiba und der erzählt ihnen, dass er hier ist, weil er dort ein Video sucht, das ihm seine erste Liebe hinterlassen hat. Und zwar war er damals in der Grundschule in derselben Klasse mit einem Mädchen, das Mike Naiko hieß. Und sie hat ihm dort ein Video hinterlassen, weil sie dann irgendwie bei der Abschlussfeier weggezogen ist und sie sich dadurch aus den Augen verloren haben. Und es stellt sozusagen eine Videobotschaft oder Antwort auf den Liebesbrief hin, den Inspektor Chiba ihr zuvor gegeben hat. Ja, und die Detective Boys helfen ihnen dann bei der Suche nach diesem Video. Und Conan kennt da schon so ein paar Tricks und ja, schließlich finden sie das Video auch. Und was besonders eben ist an dem Fall, es ist einerseits ein Fall, der nur 2 Kapitel lang ist, deswegen wurde er auch nur in einer Anime-Episode umgesetzt, statt in einem Zweiteiler, wie die meisten Fälle. Und es findet kein Mord statt, was auch eine schöne Abwechslung ist, sondern es geht einfach nur nach der Suche nach diesem Videoband. Ja, da könnt ihr euch alle eine Scheibe abschneiden. Das war sehr gut. Die Serie an sich wird hier auch in Japan für Prävention, für die Kinderprävention wegen dem Verbrechen genutzt. Es hängen halt an vielen Polizeistationen und so auch Plakate mit Conan, der natürlich da als bekannte Anime-Figur oder Manga-Figur immer ein Vorbild ist für die Kinder und da wird Conan natürlich gut genutzt als Detektivfigur und Serie. Also die Episode zu dem Fall kann ich da auch nur so also empfehlen. Dazu gibt es auch einen schönen Artikel bei uns im Wiki, Episode 624. Ja, also ich bin auch sehr von diesem Fall angetan, zumal es ja den Auftakt zu Inspektor Chibas Liebesserie darstellt. So wie ich das sehe, war Inspektor Chiba damals in Japan nicht sonderlich beliebt und Aoyama wollte eben hat sich aus diesem Grund dazu entschieden, auch ihm eine Liebesreihe zu schenken. Und dann hat er sich eben wieder dazu entschieden, auch eine Sandkastenfreundschaft herbeizuführen und ja, die beiden mehr oder weniger zusammenzuführen. Wie das dann weitergeht, das wird dann auch in Band 75 noch fortgeführt, der ja irgendwann auch nochmal vielleicht in Deutschland erscheinen wird. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch als Fan darüber freuen. Diese Serie wird auf jeden Fall noch fortgesetzt und könnt ihr gespannt sein. Ach, das ist eine gute Info. Na, danke schön, super. Da freue ich mich. Ja, und was noch anzumerken ist, ist natürlich, dass sie im deutschen Manga als Miike Taeko dargestellt wird. Das ist ein brutaler Fehler von EMA. Sie heißt im japanischen Original Miike Naeko, also mit N statt T. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die japanischen Hiragana-Schriftzeichen von Na und Ta sich ziemlich ähnlich sehen und EMA da etwas falsch übersetzt hat. Ja, dass der Fehler dann gleich zweimal unterläuft, ist wahrscheinlich ein Wiederholungsfehler. Also, sie heißt auf jeden Fall Miike Naeko und nicht Taeko. Das sollte man sich auf jeden Fall merken. Und das werde ich EMA wahrscheinlich auch nochmal in einer E-Mail mitteilen, damit sie diesen Fehler möglichst schnell beheben, weil das ist ja schon sehr gravierend im Gegensatz zu sonstigen Rechtschreibfehlern, die in früheren Bänden mal zu sehen waren. Was aber in diesem Band überhaupt auch gar nicht mehr so der Fall ist. Also ich habe in den ersten 2 Kapiteln, die ja den ersten Fall bilden, habe ich keinen einzigen Rechtschreibfehler gefunden, soweit ich das beobachten konnte. Also der Lesefluss ist auch gut, die Zeichnungen sind ansprechend, wie sie bei Aoyama ja immer sind. Und ja, dementsprechend kann ich den Fall nur empfehlen. Also super gemacht. Und wer sich für Inspektor Chiba schon immer interessierte, okay, gibt wahrscheinlich nicht viele, aber wer sich für Polizisten interessierte und mal ein bisschen mehr darüber wissen will, über Chibas Hintergrund und so weiter und so fort, also für den ist der Fall auf jeden Fall ein Muss. Deine Bewertung? Ach so, meine Bewertung, ich kann dem ganzen Fall aufgrund der Fortsetzung, ja, 3 bis 4 Videokassetten geben. Ja, super. Also ich gebe ihm 4 Videokassetten, DVDs, Blu-rays oder VHS, was auch immer. Die kriegt er von mir, weil ich den Fall sehr mag. Ich bin gespannt, wie er dann weitergeht und da freue ich mich wirklich drauf. Und ich habe den Inspektor oder Kommissar früher auch nur sehr wenig beachtet. Hat mir jetzt geholfen. keine 4 Betamax-Kassetten oder wie das heißt. Nee, VHS. Also ich gebe dem Fall solide 3 von 5 Betamax-Kassetten, da ja diese auch eben in diesem Fall, wie jetzt erwähnt, Sonys Betamax-Kassetten eine Rolle spielen und Erwähnung finden und nochmal einen Hintergrund zu denen dargestellt wird. Ja, dem schließe ich mich an. Also ich würde auch 3 Betamax-Kassetten geben. Also Gosho hat einiges rausgeholt aus den 2 Kapiteln. Es war halt ja eher ein romantischer Plot mit der Suche nach den Videokassetten, was jetzt nicht spektakulär, aber doch ganz unterhaltsam war. Und ja, jetzt kann man sich fragen, muss jetzt wirklich jeder Polizist und so verkuppelt werden? Naja, also ich finde es ganz nett. Dadurch gibt es ein bisschen Charakterentwicklung auch bei Fieber. Und nochmal ganz kurz zu dem Fehler mit Mike Taiko oder Taiko Mike im Deutschen. Da gab es ja schon mal so einen Silbenverwechslungsfehler, wahrscheinlich bei Heiji Hattori, wer sich erinnert, in Band 10. Da wurde Oh, ja ja. auch aus Hattori Hatsutori gemacht. Das war wahrscheinlich auch, weil das Hiragana zu so aussieht wie diese Silbenverlängerung. Das war hier auch bei Ta und Na ähnlich. Und es gab ja auch schon einmal den Fehler mit Kommissar Nakamura, was ja auch nicht wirklich stimmt. Also hat sich EMA jetzt wieder einen schönen Fehler erlaubt, den man auch in diese Liste dazusetzen darf. Ich entschuldige mich überhaupt nochmal dafür, dass ich hier die ganze Zeit von Mike Taiko spreche. Das ist natürlich andersrum. Das ist also überhaupt nicht Taiko, sondern Naeko Mike. Ich verwechsel immer Vor- und Zunahme, weil ich damals im japanischen Original, als sie das erste Mal auftauchte, ein bisschen durcheinander gekommen bin. Und seitdem habe ich das in meinem Kopf nicht mehr wirklich auf die Reihe bekommen, was denn jetzt Vor- und was Zunahme ist. Also Entschuldigung dafür. Sie heißt Naeko Mike. Ja, ich habe selbst gerade schon im Wiki es doppelt falsch gemacht und da Mike Taiko eingegeben. Da habe ich natürlich gar nichts gefunden. Erstmal Vor- und Nachname vertauschen, dann auch Taiko. Ja, das ist natürlich jetzt kompliziert. Also alle, die den Cast hier hören, sollten sich auf jeden Fall merken, dass sie Naeko heißt. Ganz wichtig. Genau, und wer Interesse hat, ein wenig näher über ihre Persönlichkeit zu erfahren oder über ihr bisheriges Auftreten, der kann dann auch gerne im Artikel vorbeischauen. Ja, wo wir gerade schon bei einer Liebesgeschichte sind, da haben wir ja noch eine zweite in diesem neuen Band 71. Wie ja auch schon das Cover andeutet und wie auch schon das Schlüsselloch verrät, beziehungsweise der Text auf der Rückseite ja auch, geht es jetzt weiter mit einem sehr brisanten Fall, und zwar dem London-Fall, der ja auch schon damals sehr gehypt wurde und von dem eigentlich jeder Detective Conan-Fan schon mal etwas gehört haben sollte, wenn er sich denn wirklich für die Serie interessiert. Und zwar sind Conan, Kogoro und Ran im Café Poirot, wo sie dann plötzlich einen Kater finden. Und dann taucht der Besitzer dieses Katers auf, die Person nennt sich Diana Kingston, und sie lädt Conan, Ran und Kogoro nach London ein, weil sie gerne mehr Geschichten vom schlafenden Kogoro hören möchte. Ja, mit etwas Mühe gelingt es Conan dann auch, nach London zu kommen. Und dort wird er mit einer Ankündigung eines Massenmörders konfrontiert, wo eben ein Junge namens Apollo Glass versucht, Sherlock Holmes zu finden, der allerdings ja nicht wirklich existierte und auch nicht existieren wird. Und Conan gibt sich ja eben als Sherlock Holmes Schüler aus und versucht, diesen Code des Massenmörders zu lösen und wird dadurch durch ganz London geschickt. Ja, wie man vielleicht schon einige jetzt hier schon denken können, ist Apollo Glass der Bruder von Minerva Glass, der Tennisspielerin und derzeit die Nummer 1 in der Weltrangliste, also in der Detective Conan Welt, in der realen Welt ist natürlich jemand anders. Und dementsprechend gibt es natürlich auch eine Verbindung zwischen der Morddrohung und dem derzeit stattfindenden Wimbledon-Tennis-Turnier, das ja immer jährlich in London abgehalten wird. Und worauf es der Mörder dann abgesehen hat, das will ich jetzt hier nochmal offen lassen. Es gibt allerdings auch noch eine Parallelhandlung zwischen Ran und Shinichi. Also alle Shinichi-Fans kommen hier auf jeden Fall auch voll auf ihre Kosten. Und das wird natürlich erst mit dem 10. und finalen Kapitel in Band 72 abgeschlossen. Also dieser Fall ist auch der längste zusammenhängende Fall, den es bisher gab. Wenn man mal die Fälle aus Band 58 jetzt mal außen vor lässt, wo es ja eine sehr lange Organisationshandlung gab, die in Japan allerdings in mehrere Fälle unterteilt war. Das ist jetzt auf jeden Fall der längste bis zusammenhängende Fall mit 10 Kapiteln, wovon es eben 9 in diesem Band gibt und dann das Finale in Band 72, der dann auch im März 2012 erst hier leider in Deutschland erscheinen wird. Genau, also deshalb ist es auch am Anfang ein wenig verwundert, warum es jetzt zum ersten Mal nur 2 Fälle sind. Dafür hat es aber der zweite Fall wirklich in sich. Ja, der Auftakt ist ja ganz schön dargestellt mit einer Erdbeere in dem von Philipp gerade eben angesprochenen Restaurant Café Poirot. Caroline Wozniacki, die Dänin, ist aktuell auf Platz 1 des Frauenrankings im Tennis in der realen Welt. Gut zu wissen. Also da möchte ich auch mal meine Meinung wenig dazu sagen, da wir jetzt den Inhalt in etwa kennen. Also ich habe es so gehandelt, dass natürlich den Fall hat man auch als Fan immer wieder gehört. Der London-Fall, der London-Fall, der London-Fall. Dann kam auch irgendwann im Anime mit deutschen Untertiteln oder englischen auch für uns zu sehen, aber ich habe ihn nie angeschaut, weil ich mir dachte, nein, den tust du dir an, wenn ihn eh mal für dich auf Deutsch übersetzt. Und ich bin wirklich froh, dass ich so lange gewartet habe, denn es hat sich mehr als gelohnt. Ich habe angefangen zu lesen und ich lese normalerweise immer nur ein Kapitel am Tag. Immer nur ein Kapitel. Und ich habe vier auf einmal gelesen. Und ich wollte noch den fünften hinterher reinhauen, aber da habe ich noch eine Pause mal gemacht. Also ich bin wirklich sehr begeistert vom Fall. Also du bist so ein Genießer, du hast dir den richtig den Fall genossen tagtäglich. Genau, so läuft es von mir ab. Ist ja praktisch wie in Japan, wo man eigentlich nur ein Kapitel pro Woche kriegt. Was ich da auch noch vielleicht erwähnen könnte, als der London-Fall damals in Japan erschien, da gab es ja auch davor etliche Pausen, wo sich die Fans schon gefragt hatten, was Aoyama denn jetzt nun macht. Und dann kam der London-Fall auf einmal und alle hatten heiße Erwartungen darauf, dass es vielleicht auch mit der Organisation weitergehen könnte und so weiter. Es ging natürlich in eine andere Richtung, aber also der London-Fall wurde auf jeden Fall gehypt und der Zeichenstil und der Lesefluss in diesem Fall ist einfach großartig. Also ich konnte mich auch kaum davon lösen, da die Story den Leser einfach so in den Bann zieht und ja, man will einfach wissen, wie es weitergeht und was es denn mit der ganzen Sache nun auf sich hat und so weiter. Also wenn ich jetzt das Original nicht kennen würde oder wie es ausgeht, dann könnte ich auch den Band 72 kaum erwarten. Ja, geht mir ganz genauso. Auch ich bin von den Zeichen in dem Band oder in dem Fall sehr angetan. Ich finde sie irgendwie viel schöner als normalerweise, sag ich mal. Also mir kommen die Hauptcharaktere viel besser vor als noch im Fall davor oder allgemein in den vorherigen Bänden. Aber ich könnte mich auch nur irren und den Fall noch mehr in die Höhe loben. Ja, was natürlich auch schön ist, ist, dass es so viele Anspielungen auch auf London selber gibt, dass man da durch die Stadt geführt wird, ein paar Sehenswürdigkeiten sieht und dann auch noch so viele Anspielungen auf Sherlock Holmes gibt, was ja auch das Vorbild für Detective Conan war, wo sich Aoyama ja oft hat inspirieren lassen. Und ja, das ist einfach super, dass man das dann kriegt. Auch ein Punkt ist natürlich der Massenmörder, der hier in diesem Fall auftaucht. Das ist vielleicht eine Anlehnung an Jack the Ripper, der ja damals auch im alten London 1888 aktiv war und eigentlich parallel zu den Handlungen von Sherlock Holmes aktiv war, was man ja auch in Film 6 schon mal als Anspielung drin hatte. Genau, an Film 6 musste ich auch denken. Da kam mir auch dann die Verbindung mit Jack the Ripper in den Kopf. Aber auch ich bin eigentlich begeistert von der, wie du sagtest, Herumführung mitten in London. Es werden ja echte Gebäude gezeigt und von Aoyama auch vorgezeichnet. Ja, was natürlich auch noch ein Punkt ist, ist natürlich dieses Tennisduell, was dann auch so ein bisschen näher in den Vordergrund gerückt wird. Das finde ich auch mal ganz gut, dass jetzt so ein paar Action-Elemente mit da drin sind. Halt mit, ja, wo dann der Ball fliegt und dann trifft er irgendwo auf und ja, also das ist halt bisschen schneller. Sonst gibt es ja immer diese langen Handlungen, wo halt viel gesprochen wird und jetzt gibt es halt auch mal was, wo viel ohne Text auch gearbeitet wird. Also das hat mir auch sehr gefallen. Da kommt man auch ein bisschen eine andere Seite von Aoyama mal kennenlernen und von Detective Conan allgemein. Also ich hatte bereits zweimal das Vergnügen, mich ein wenig in London nicht geschäftlich umzusehen, also hatte ich da auch genug Zeit. Und ich war auch sehr gespannt auf, wie Aoyama die dortige Gegend darstellt und auf Sehenswürdigkeiten. Und die kamen tatsächlich auch vor. Die wurden schön im Fall integriert, mit der Suche Conans, also als er auf der Spur nach dem Rätsel war. So zum Beispiel dieses gurkenförmige Gebäude, das ja eigentlich auch so genannt wird, Gurke. Und Und Big Ben und solche Sachen und Tower Bridge, das ist alles ein Klassiker, das kennt jeder, auch der nicht in London war. Und diese Schauplätze sind dann auch, stellen dann auch besondere Ereignisse auch in der Handlung insgesamt dar. Und London hat hier auch schon vorher, vor diesem eigentlichen Fall, ja auch eine Bedeutung entkommen, eben wegen der Baker Street, in der ja auch James Black geboren wurde. Und so gibt es auch mehrere Verbindungen dort. Auch Ai-Haibara ist ja auch Tochter einer Engländerin. Und da finde ich das auch ganz gut gelungen. Da ist auf jeden Fall eine große Recherchearbeit nötig, vor allem für diese Tennis-Insider-Informationen. Und Gu Shuaiyama hat ja auch selbst geschrieben, wie er eben dafür Recherchearbeit erledigen musste, und ich fand es gelungen. Man erfährt auch als Leser, zum Beispiel als Unwissender, über bestimmte Insider-Informationen viel. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Er nimmt quasi einen mit den Hauptcharakteren mit auf die Reise durch London. Ja, also es geht ja auch nicht nur um den Big Ben, zum Beispiel, der ja hervorragend gezeichnet ist. Es geht ja auch darum, dass sie zum Beispiel mit dem Taxi gefahren sind, dass er auch genauso aussieht wie die Taxis in London. Also ich war auch schon mehrmals in London und kenne mich deswegen auch ein bisschen dort aus. Und dann spielt natürlich auch noch eine Telefonzelle eine mehr oder weniger große Rolle, die natürlich diesen Standard einnimmt von englischen Telefonzellen, wie sie natürlich jetzt in London natürlich auch vorhanden sind. Also dieser rote Kasten, der halt so besonders aussieht, der wurde dann halt auch detailgetreu von Aoyama übernommen. Also die Zeichnungen sind einfach 1A und da kann man die Recherchearbeit einfach nur loben. Da hat er wirklich genau aufgepasst auf alles, wie er es ja in seinen Mangas auch immer von uns erwartet, dass wir auf alles ganz genau aufpassen. So hat er dann wahrscheinlich auch in London auf alles geachtet. Genau, und wenn wir schon dabei sind, der The Tower, der war ja auch da, auch in der Nähe von der Tower Bridge, wurde auch gezeichnet, als Conan und Professor Agatha unterwegs waren und nach möglichen Gebäuden suchten. Oder die City Hall, auch in der Nähe der Tower Bridge, auf der anderen Seite der Themse, die ja auch diese gewisse Ei-Form hat. Und natürlich auch das Buckingham Palace, wo dann die Queen residiert, als Kogoron ran dann eine kleine Erholungspause machten und auch auf der Suche nach gewissen Gebäuden sind. Ich wollte noch auf etwas zurückkommen, nämlich auf die Telefonzelle. Denn, also, wir kennen es ja aus manchen alten Trickfilmen oder auch neuen Trickfilmen, dass Superhelden immer Telefonzellen verwenden, um sich umzuziehen oder ihre Heldenkleidung anzuziehen. Da fand ich die Anspielung, oder vielleicht war es auch keine Anspielung, aber ich fand das Detail doch sehr interessant. Aber da möchte ich nicht zu viel verraten. Vielleicht wisst ihr, was ich meine? Eine gewisse Person geht in eine Telefonzelle und kommt raus und ist dann aber anders. Ja, genau, das kennt man ja. Ja, genau, also für alle, die es noch nicht gelesen haben, es kommt auch Apoptoxin 4869 vor. Aha, genau darauf wollte ich Beziehungsweise das. hinaus. Ich wollte es nur nicht erwähnen, aber na gut. Beziehungsweise das Gegenmittel dazu, und wie ich ja schon sagte, taucht dann auch Shinichi in London auf. Und darauf wollte ich eben hinaus mit dem Telefonzellen-Superhelden-Teil, ne? Also, ich fand es doch sehr amüsant eigentlich. Als Tennisfan, beziehungsweise Begeisterter dieses Sports, habe ich natürlich auch beim London-Besuch den Stadtteil Wimbledon besucht und auch die dortige Anlage. Und die fand ich auch originalgetreu gezeichnet mit dem Center Court, pardon, und den Anzeigen der Spielerergebnisse. Also ist ja auch, also Wimbledon, nochmal als Kurzinformation, ist einer der vier großen Grand Slam Turniere im Tennis, die in einem Jahr eben stattfinden, und Wimbledon eben meistens im Juni. Und ist eben auch das prestigereichste Turnier, also das älteste. Und es wird als einziges der Grand Slam Turniere auf Rasen abgespielt. Und eben wie vorhin ganz am Anfang erwähnt, müssen die Spieler zu 90% weiß gekleidet sein. Ja, und bei den Damen, bei einem Grand Slam Turnier wird in zwei Sätzen gespielt. Bei den Männern sind es 3 Sätze, daher sind die Spiele auch erheblich länger. Und zu ihrem ersten Satz, dann sieht man auch, dass Go Shoyama da wirklich, außer er ist auch sehr tennisbegeistert, viel Informationen angeschafft hat. Und fand ich auch interessant, das Spiel, das vielleicht nicht so ganz direkt in der Handlung ist, aber schon eben gegen Ende eine große Bedeutung hat, die Ergebnisse zu verfolgen, die auch insofern stimmen. Also es wird sogar ein dritter Satz gespielt, da die beiden Spielerinnen jeweils einen Satz gewinnen konnten und dementsprechend das Spiel mit dem dritten Satz entschieden wird. Also es war schon spannend und auch realistisch schon. Es wird auch ein Tiebreak gespielt. Also wenn in einem Satz beide Spieler 6-6 erreichen. Wenn ihr mehr über Tennis erfahren wollt, sagt Kühlschrank. Kühlschrank. Das hat mich gerade so an die T-Mobile-Scheiße erinnert. Immer wenn man Hilfe braucht und dann kommen solche Sachen und wenn man die sagt, dann verstehen die einen nicht. Oh, furchtbar. Ja. Conem bezeichnet sich ja am Anfang selbst als Holmes Schüler. Und das wird dann durchgezogen, auch in den Titel der Kapitel, was ja auch schön ist. Und Minerva Glass wird eben für ihre Dominanz auch als Königin bezeichnet. Und das zieht sich dann auch durch den Fall und ist auch schön, ja. Beziehungsweise auch als Königin des Rasenplatzes, was ja auch eine Anspielung darauf ist, dass, wie du schon sagtest, Wimbledon das einzige Turnier auf Rasen ist, soweit ich das gerade eben richtig verstanden hatte. Genau, der großen 4 Grand-Slam-Turniere. Die anderen sind zum Beispiel Roland Garros in Paris. Das ist eben auf Sand und die anderen sind eben auf Beton. Was Und überhaupt, wo du das gerade ansprichst mit Paris, was ja auch noch interessant ist, ist ja auch die Tour de France, die einmal mittendrin Erwähnung fand, wo es ja auch einen Massenmord hätte geben können. Das fand ich auch interessant, dass es hier Parallelen oder Anspielungen auf andere Events, die es halt so real auch in Europa gibt, gab. Ich weiß gar nicht, ob man da vielleicht auch was aus Deutschland hätte nehmen können, aber hier gibt es wahrscheinlich nichts, was dann so zeitgleich mit Wimbledon hätte stattfinden können. Das Einzige, was ich mir jetzt so vorstellen könnte, wäre das Oktoberfest, aber genau da habe ich dran gedacht. ja, ich glaube nicht, dass sie deswegen extra nach Deutschland kommen würden oder sowas, oder dass es irgendwie da Erwähnung findet. Also das ist Schwachsinn. Vielleicht von Kokoro, aber sonst. Ja, Eben. Kokoro könnten ja auch die Bockwürste gefallen, die ja Aoyama bei seinem Deutschlandbesuch so sehr angetan haben. Kokoro ist zwar Weinkenner, wie er meint, aber ich denke, mit Bier kann er sich auch gut anfreunden, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, also die Charaktere, also die Familie Glass, die hat ja auch ihren Ursprung, also Teilursprung. Der Vater war von Minerva Glass, war ja Deutsche und da ist ja auch eine kleine Erwähnung, also ein Bezug zu Deutschland, aber Ja, eben stimmt. nicht Das fiel mir jetzt zwingend. gerade so gar nicht mehr ein. Aber das war natürlich auch eine Erwähnung. Stimmt, da hast du Ja, recht. also da ist sie ja halb Deutsch, halb Engländerin, die sogar eine Zeit lang in Japan verbracht hat und Japanisch spricht. Muss ja natürlich sein. Genau, wie auch ihr Bruder Apollo Glass, weswegen auch Conan überhaupt auf ihn aufmerksam wird. Sonst würde es ja den ganzen Fall überhaupt gar nicht geben. Und Wimbledon würde, glaube ich, nicht mehr existieren. Ja, genau. Es würde den Fall geben, aber die Polizei wäre aufgeschmissen und ganz Wimbledon tot. Ja, genau. Wobei natürlich noch nicht feststeht in diesem Band, ob denn überhaupt Wimbledon gerettet wird. Aber als erfahrener Conan-Leser darf man natürlich davon ausgehen, dass Conan diesen Fall natürlich knacken wird. Ja, jetzt habe ich schon wieder alles verraten. Super. Scotland Yard an sich hat ja auch eine Bedeutung eben als Ermittler in London. Und da erfährt man sogar auch noch eine Information, dass jemand anscheinend Kontakt zu Scotland Yard hat. Und es kommen sehr viele interessante Informationen in Band 72, der leider erst im März erscheint. Und insgesamt die Auflösung. Das ist sehr interessant und spannend. Also ihr dürft euch freuen. Und leider warten. Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch eine Bewertung schon mal abgeben wollen, aber ich glaube, ich gebe dem ganzen Fall 5 von 5 Tennisbällen oder Tennisschlägern oder Schweißbändern oder keine Ahnung was. Also 5 von 5 alles Möglichen. Genau, auch ich bin, oder nee, ich bin nicht, ich kann dir auch sehr gut zustimmen. Ich gebe einfach irgendwas, aber auf jeden Fall 5. Denn der Fall ist einfach nur grandios. Jetzt schon, immer noch, und es wird auch bestimmt noch bleiben. Ja, also ich kann mich meinen Vorredner nur anschließen. Mir würde sonst auch nichts einfallen. 5 von 5, also ja genau, ich gebe dem Fall insgesamt 5 von 5 Royal Stars. Warum Royal, erfahrt ihr im nächsten Kapitel. Und ja, also ich finde, das ist ein sehr besonderer Fall, nicht nur wegen seiner Länge, er hat insgesamt klasse gemacht. Also wir haben ja hier alles erwähnt, was er drauf hat, und insgesamt kann ich ihm ein le tolles Lesenswert verleihen. Ja, also ich gebe mal 4 Big Ben Glockenfliegen, Buh. nicht 5, weil ich finde, dass der Fall an sich etwas Potenzial verschenkt hat. Und dann fand ich auch noch zum Beispiel diese Stelle bei der Konfrontation zwischen Conan und Ran, hier will ich nicht viel spoilern, aber die fand ich in der Entstehung ziemlich unlogisch. Und an sich gab's, fand ich, keinen großen Wendepunkt bei dem Fall und es bestand für mich immer nie so der Eindruck, dass es irgendwie ja scheitern könnte oder so. Also es bestand für mich nie Gefahr irgendwie. Von daher nur 4. Es gibt Aber natürlich. ach so, ich wollte noch dazu fügen, das London-Setting ist natürlich ganz super gelungen. Die Zeichenstile und die Gebäude sind alle sehr gut nachempfunden. Ja, also da wir mit dem Inhaltlichen soweit durch sind und das ist einfach nochmal ein lesenswerter Fall ist, finden wir auch auf der letzten, nicht letzten, aber direkt nach der Handlung, den werten Dr. Gregory House, der vielleicht einigen fernsehaufmerksamen Leute bekannt sein müsste. Der wird nämlich in Gut Schwanjamers kleines Lexikon als Meisterdetektiv 71 vorgestellt. Und das fand ich auch immer interessant. Also da wurde auch dieser Schauspieler gezeichnet, der diesen Gregory House verkörpert. Ich persönlich habe den jetzt bisher nicht gesehen, aber scheint erfolgreich zu sein in seinem Kampf gegen Bakterien und Viren. Also er ist kein richtiger Detektiv in dem Sinne. Aber dennoch hat er anscheinend Beachtung bei Gushoyama gefunden, sodass er hier vorgestellt wird, und das fand ich auch interessant, also. Also ich schaue persönlich gelegentlich Dr. House und ich habe mich sehr gefreut über die Erwähnung von ihm. Und Conan-Fans dürfte Dr. House gar nicht mal so unbekannt sein, denn ich möchte mal gleich erwähnen, der Synchronsprecher von Dr. House ist Klaus-Dieter Klebsch und den kennen wir als Inspektor Maigret. Ja, also ich habe auch bisher eine Folge von Dr. House gesehen, ganz zufällig mal reingeschaltet. Und ja, mir ist natürlich auch gleich aufgefallen, dass er die gleiche Stimme hat wie der gute Kommissar Maigret. Aber auch ansonsten freue ich mich natürlich, dass sie auch mal reale Personen Erwähnung finden, so wie Gregory House hier zum Beispiel. Obwohl ich jetzt mit dem TV-Tipp, der dann unten drunter noch dargestellt wurde, nicht wirklich was anfangen kann. Also steht da Kate aus dem Eis. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. Werde aber vielleicht mal nähere Recherchen dazu anstellen und mir das dann vielleicht auch mal anschauen. Ist ja vielleicht sogar eine Episode aus Dr. House. Ich habe da keine Ahnung. Dürfte eine Episode sein, ja. Aber ich habe nicht sehr viele gesehen. Aber die ich gesehen habe, fand ich toll. Unbedingt mal anschauen. Als Maigret-Fan oder allgemeiner Krimi-Fan oder einfach als Conan-Fan. Anschauen. Ja, wie es uns auch bekannt ist, finden wir nach diesem Detektivlexikon auch ein wenig Werbung, angefangen mit dem 14. Film, Das verlorene Schiff im Himmel, und dann auch über ein Mystery-Manga und solche verschiedene Sachen, die vielleicht wenige interessieren. Natürlich darf auch nicht Pretty Guardian Sailor Moon fehlen, das ja neuerdings eben eine Neuauflage von EMA und das ja anscheinend auch bisher gut verkauft wird. Das muss dann natürlich auch hier rein, wird als Romanze gelistet. Und dazu gibt es natürlich noch die altbekannte Manganet-Werbung, immer dann auf der rechten Seite bei den ganzen Werbungen, die immer sich über eine Doppelseite erstrecken. Da hatten wir uns ja im letzten Podcast zu einem Conan-Band auch schon drüber ausgelassen. Und was heißt ausgelassen? Also haben wir darüber diskutiert und gesprochen. Und dann gibt es auf der letzten Seite, also auf der letzten Seite in diesem Band, noch den gewohnten Hinweis für alle, die anfangen oder für die diesen Band das erste Mal lesen, dass man halt auf der anderen Seite anfangen soll, weil es sich eben um einen japanischen Band handelt. Band 71 wird seit Band 67 auch wieder für 6,50 € ganz normal im Handel erhältlich sein. Genau, also insgesamt kann ich dem Band auch auf jeden Fall 5 von 5, keine Ahnung was, Tennisschlägern geben, sage ich mal, weil Tennis ja hier so ziemlich zentral steht. Ja, der Chiba-Fall am Anfang ist ganz amüsant und wird dann natürlich noch deutlich von diesem Holmes-Fall in den Schatten gestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Aber auf jeden Fall ist dieser Band für alle wirklichen Fans der Serie Detective Conan einfach ein Muss und man darf ihn auf keinen Fall verpassen. Genauso wie eben Band 72, der jetzt im März folgt. Dort man auf jeden Fall auch nicht verpassen und dementsprechend gebe ich, wie ich schon sagte, 5 Tennisschläger von 5 möglichen Tennisschlägern. Auf jeden Fall kaufen. Genau, das ist endlich mal ein Band mit einem wahrscheinlich einem der besten Cliffhanger überhaupt bei Conan. Ich würde auch sagen, 5 von 5 passt gut. Schade natürlich, dass der erste Fall mit Kobayashi und den anderen ein wenig in den Hintergrund gerückt wird, aber beide sind gut. Der London-Fall ist besser, 5 von 5, ja. Ja, also bevor ich meine Bewertung abgebe, möchte ich noch das Bild von Conan, diese Bildreihe von Conan im Buchrücken erwähnen. Die haben wir jetzt, glaube ich, nicht angeschnitten. Dort oben sehen wir dann weiter, wie Conan in diese Falltür da fallen wird, wahrscheinlich, die sich dann eben auch als Falltür herausstellt. Wo wir auch beim Ja. letzten Mal bei Band 70 dann uns fragen, was es nun sein könnte und dann auch schon langsam angedeutet haben. Und jetzt haben wir die Auflösung und sind gespannt, wie es weitergeht. Also Philipp, du weißt es, glaube ich, schon, ne? Nein, ich weiß es leider noch nicht, denn der Band 71 ist auch der letzte, den ich aktuell hier auf Japanisch liegen hatte. Und ich werde mal schauen, ob ich nicht irgendwie noch in den Besitz von Band 72 und 73, der jetzt auch schon auf Japanisch erhältlich ist, komme, damit ich dann auch euch schon mal wieder ein bisschen heiß auf die Story machen kann Oh Mann. und natürlich auch sehen kann, wie denn der deutsche Band dann im Vergleich zum japanischen aufgebaut ist. Also, das ist mir auf jeden Fall immer sehr wichtig, dass ich das hier auch mal ein bisschen in den Vordergrund stellen kann, weil das ja nicht allzu bekannt ist für alle, die jetzt auch den Band hier als deutscher Manga-Leser oder Interessierte verfolgen. Also, was tippt ihr? Was meint ihr, was könnte jetzt passieren? Fällt Conan da jetzt irgendwie runter und die Brille bleibt liegen oder rettet ihn jemand? Ja, vielleicht taucht dann ja Shinichi auf. Das wäre ja schon mal was Interessantes. Hat Aoyama Ja. vielleicht so gedacht, aber ich glaube, weiß nicht, wie das weitergehen könnte. Also ich Also glaube. ich glaube nicht, dass da jemand auftaucht, weil es war ja früher so, dass nur der Kopf von Conan dargestellt wurde und dann immer mehr. Vielleicht wird er jetzt ein. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Ich will gar nicht nachdenken. Einfach abwarten. Ja, genau. Also ich denke jetzt, glaube ich, also Conan bleibt wahrscheinlich die einzige Person da im Mittelpunkt, aber es kommen dann eben verschiedene Dinge dann noch auf ihn zu. Wir sind gespannt, aber er wird da durchkommen, denke ich. Vielleicht wird ja auch gezeigt, wie er dann im Untergrund aktiv ist, so in der Kanalisation oder sowas. Das fände ich auch Oh cool. Mann. Ja, aber dann müssen die das schon ein bisschen dunkler zeichnen, dann wird die Mauer da ein bisschen. Vielleicht hat auch Goffi jetzt neuerdings gar keine Zeit mehr, das zu zeichnen und wir jetzt können einfach davon verschwinden lassen. Das kann Ah, natürlich mir auch fällt aber sein. ein, es gab auch schon mal ein paar Bände, bei denen der Conan gefehlt hat, wenn ich mich nicht irre. Ja, das war in der Tat ein Fehler, den EMA da allerdings damals gemacht hatte, weil sie umgezogen sind, soweit ich das in Erinnerung hatte. Und die haben das dann auch in der zweiten Auflage nachgeholt, also den Conan da wieder draufgedruckt. Genau, die sind ja von Berlin nach Köln umgezogen, ne? Weiß ich nicht, wusste ich nicht, aber gute Info. Ich weiß nur, er hat mal gefehlt. Könnte man ja dann auch in die Schuhe von EMA schieben. Das war überhaupt Band 14, wo der Conan auch in der ersten Auflage fehlte. Ja, zu meiner Bewertung. Ich gebe dem Fall 4,5 mit starker Tendenz zu 5, mit sehr starker Tendenz zu 5. Aha, super. Ja. Und ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Kauft euch dies, mehr gibt's nicht zu sagen. Ach so, ich muss auch noch eine Bewertung abgeben. Also ich schließe mich Clemens an, ich gebe auch 4. Buh. Buh. Ja, buh. Naja, also wie gesagt, das ist der Fall. War jetzt nicht überragend, der London-Fall fand ich aber schon sehr grundsolide und wirklich unterhaltsam. Und auch einer der Handlungshöhepunkte innerhalb der Conan-Serie. Und der Chiba-Fall war auch gelungen. Also man kann, denke ich, nichts falsch machen. Der Band ist sehr gelungen, finde ich an sich. Aber wirklich nicht unbedingt grandios, nicht einer meiner Lieblingsbände. Aber doch der beste seit Band 67, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Und auch mal so in den Raum werfen. Also danach gab es ja nur Band 68, 69, 70, wo es irgendwie ein paar Highlights, vielleicht mal mit dem Kid-Fall oder so gab. Aber jetzt geht es natürlich mit dem London-Fall wieder richtig los. Und Band 67 war eben der Organisationsfall. Den würde ich dann doch schon deutlich höher bewerten als jetzt sowas hier. Also, wo es nur so ein kleiner war, ich weiß nicht, ob man das vielleicht doch besser sehen sollte. Naja. Also, ich kann jetzt schon sagen, so aus der bisherigen Sicht, Band 72 würde ich mir allein schon wegen dem auflösenden Kapitel holen. Und Band 73, da erwartet uns auch noch einiges. Genau, also jetzt kommt mal der Ausblick hier. Und zwar wird ja Band 72, wie wir schon hier ziemlich oft, glaube ich, gesagt haben, erst im März 2012 erscheinen. Also es sind noch gute 4 Monate bis dahin, leider. Das hat EMI leider so bekannt gegeben. Genau, offiziell der 8. März, genau. Und da wird dann auch der London-Fall, wie schon gesagt, aufgelöst, ehe es dann mit einem Fall rund um die Detective Boys weitergeht. Und da taucht dann auch wieder eine besondere Person auf, die ich ja noch nicht, was ich ja noch nicht verraten möchte. Danach geht es dann mit dem Fall im OP-Saal weiter, den ja einige auch schon aus dem japanischen Anime kennen dürften. Und dann eben noch der Fall mit dem Jungen, der Wolf schrie, der derzeit noch nicht als Anime umgesetzt wurde, allerdings im März sehr wahrscheinlich schon als Anime umgesetzt werden sein wird. Und danach kommt dann noch ein Kapitel zum Wächter der Zeit, der ja auch neulich gerade erst im Anime umgesetzt wurde. Der Fall wird dann eben erst in Band 73 aufgelöst, wo es dann auch wieder einen neuen Charakter gibt, so wie da habe ich glaube ich schon mal verraten. Wann dieser Band 73 allerdings in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt. EMA hat zwar das neue Programm für den Sommer oder ist es Frühjahr 2012. Genau, also die haben den letzte, die zuletzte Veröffentlichung ist auch schon lange her. Also da ist nur der Frühjahr und teils Sommer, glaube ich, drin. Also den Sommer noch wirklich nicht wirklich, meines Wissens. Jedenfalls könnte man, wenn es im Regelfall so nach ein paar Monaten weitergeht, Band 73 vor der Sommersaison, denke ich, noch erwarten, außer es gibt da wieder so eine längere 6-monatige Pause. Jedenfalls werden dann in Band 72 diesmal weiter normal 4 Fälle sogar aufgelöst. Ja, EMA hatte ja intern, wie man auf Facebook lesen konnte, das Programm schon verabschiedet für Frühjahr 2012. Allerdings wird es erst Mitte November, also auch schon jetzt sehr bald, bekannt gegeben. Und da sind wir natürlich gespannt, wie es dann auch mit Conan weitergeht, ob dann halt jetzt der Band 73, von dem wir schon gesprochen hatten, dann vielleicht schon wieder 2 Monate oder so gar nach dem Band 72 jetzt erscheint. Oder ob wir dann wieder, wie Klemisch gerade eben schon leider andeutete, 6 Monate warten müssen, wovon ich allerdings nicht ausgehe. Also so eine große Pause wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben, sondern ich hatte auch mal angeregt, dass ich eben mal vielleicht mal einen 3-monatigen Rhythmus anlegen sollte, wonach dann die Conan-Bände veröffentlicht werden. Also es ist ja in Japan so, dass alle 3 Monate ein neuer Conan-Band erscheint und das könnte man in Deutschland vielleicht auch so einrichten, dass vielleicht der Band immer jeweils 2 Monate nach dem japanischen Release erscheint. Oder vielleicht einen Monat sogar danach, obwohl dann wahrscheinlich die Qualität leiden wird und dann ja auch wieder so ein Rhythmus von 3 Monaten geschaffen wird wie in Japan. Ja, also ich rechne mit Juni. Ich hoffe aber natürlich auf einen früheren Release. Ich bin gespannt, was passiert bei EMA. Wir werden schon weiterfahren. Genau, also die Hoffnung ist da, dass wir sogar noch Band 75 in diesem Jahr erleben dürfen. Ja. Also ich würde sagen, das war's dann auch für diesen Podcast heute. Weitere Informationen gibt es natürlich bei uns im Wiki. Und da könnt ihr gerne mal bei Band 71 nachschauen und dann auch die entsprechenden Kapitelzusammenfassungen lesen. Sonst könnt ihr uns natürlich gerne auch auf Twitter folgen, da gibt es die neuesten Ankündigungen. Und auch auf Facebook sind wir als Conan News zu finden. Auf YouTube sind wir und auf Animax sind wir auch zu finden. Auf iTunes könnt ihr unseren Podcast auch abonnieren. Und sonst sind wir auch noch auf zum Beispiel Podstar oder podcast.de zu finden. Ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns auf jeden Fall zum Podcast zu Band 72. Danke fürs fleißige Mithören und kauft euch Band 71. Genau, kaufen, lesen, verlieben. Tschüss. Ciao. Da wir jetzt Und dann kann auch die, nee, verdammt, nicht doch die, verdammt, Clemens, deine Bewertung. Ach, hast du schon, ne? Glaube ich gesagt haben. Next Con Cast Hint 2011. 2011.